das Gepäck austragen nochmal so fix und Balduin pfiff vergnügt vor sich hin. Aber als es ab... Na, Freunde sind wir. Oh, das ist ja toll. Einfach irre. Solche Schneemänner hat es noch nie gegeben. Nein. Das ist ja super. Das müsst ihr uns erklären. Wieso könnt ihr euch bewegen? Der Funke ist übergesprungen und hat uns belebt. Das ist alles. Der Funke? Was für ein Funke? Habt ihr noch nie davon gehört, dass Fröhlichkeit ansteckend sein kann? Ja, natürlich. Das seht ihr. Und so war es bei uns. Eure Fröhlichkeit hat uns angesteckt. Die Funken haben nur so gesprüht und darüber sind wir glücklich. Und da wir glücklich sind, müssen wir ganz einfach eure Freunde sein. Verstanden? Oder gibt es noch irgendwelche Klarheiten, die wir beseitigen können?